Was ist das für eine Geschichte? Seid ihr schwul oder was? Er ist mein Sohn. Wie soll denn das laufen? Du siehst nicht wie ein Japsa aus. Und er auch nicht. Sieht chinesisch aus. Richtig, bitte tausendmal um Entschuldigung.